nicht wahr, dass ich dann, dass der Typ dringend Hilfe braucht. Der Wald, er möchte keine Hilfe und fasst mir an den Kragen. Blick hat er, glaub ich, auch im Fleisch, tummelt sich die Magen. Der Spaß ist aus, ich geh nach Haus, bewaffnet tu ich mich. Der Schrubber fest in mein Hand, den Typ lass ich nicht im Stich. Ich renne schnell an aus dem Meer und lock sie an mit einem Bier. Sperr ich sie im Keller ein, wasch mit seinem Muschel. Der Schrubber putzt sie alle blank, weil nichts neue direkt mehr blankt.